Das sind unsere Schlagzeilen. Mann wegen versuchten Totschlag festgenommen, Gleichstellungsbeauftragte für Nienburg und dritte Liga für HSG Nienburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Eine 30 Jahre alte Frau aus Liebenau beschuldigte ihren 28 Jahre alten Ehemann der Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Nun gab sie in einem Prozess am Landgericht Verden zu, dass die Vergewaltigungen frei erfunden gewesen sind. Sie wollte lediglich Rache nehmen. Der 28-Jährige wurde wegen Körperverletzung in 3 Fällen zu einer 9-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt und von den übrigen Vorwürfen freigesprochen. Seiner Frau droht ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage. Seit etwa einem halben Jahr ist die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten in Nienburg vakant. Nun soll die Stelle wieder besetzt werden. Mit den zugehörigen Grundaufgaben ist allerdings nur eine halbe Arbeitsstelle vorgesehen. Die SPD und Stadtratsfraktionschefin Anja Altmann fordern jedoch eine ganze. Der Gesetzgeber schreibt eine halbe Stelle vor und sagt uns auch, was in dieser halben Stelle mit zu tun ist. Wir möchten dieses Aufgabenfeld gerne erweitern, der Zeit anpassen und vor allem auch den Bedarf in der Stadt Nienburg anpassen. Wir, die SPD, beantragen ja hierhin dahingehend auch, dass das Bündnis für Familie von der Gleichstellungsbeauftragten mit betreut werden kann. Dann gibt es Ideen im Bereich natürlich der Migrationsarbeit, ganz brandaktuell im Moment, und darum fordern wir nach wie vor eine ganze Stelle. Am Montag wurde ein 21-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags von der Polizei Nienburg festgenommen. Gegen 4 Uhr morgens hatte der Täter einen 43-jährigen Nienburger in seiner Wohnung in der Karl-Rosebrock-Straße überfallen und angegriffen. Dieser erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Aufmerksame Anwohner konnten den Notruf wählen, sodass der Täter in Tatortnähe gefasst werden konnte. Dieser war bereits polizeilich in Erscheinung getreten und befindet sich seitdem in einer niedersächsischen Justizvollzugsanstalt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverein HSG Nienburg hat sich ein langfristiges Ziel gesetzt. 2020 soll mit der ersten Herrenmannschaft der Aufstieg in die dritte Liga möglich sein. Sportlich hätten die jetzigen Oberligisten bereits im Sommer aufsteigen können. Man wolle jedoch zunächst ein solides Grundgerüst im Verein aufbauen, so Vorstandsmitglied Klaas Wittenberg. Nein, wir müssen natürlich gewisse Rahmenbedingungen verändern. Wir müssen die Strukturen, die schon vorhanden sind, noch festigen und weiter ausbauen. Wir brauchen natürlich weiterhin Gönner und Sponsoren, die dieses ganze Projekt weiter mitbegleiten und unterstützen, weil wir kommen dann in den semiprofessionellen Bereich rein. Und da ist es genau wie jetzt auch ganz wichtig, dass man eben auch Gelder zur Verfügung hat, um dieses Ziel eben auch zu realisieren. Besonders der A- und B-Jugendbereich, aber auch die zweite Herrenmannschaft sollen intensiver gefördert werden. Bereits hier soll möglichst hochklassiger Handball gespielt werden, um die Grundlagen für die erste Herrenmannschaft zu festigen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.